Erster im achten Monat des zweiten Jahres von König Darius kam Gottes Wort zu dem Propheten Sacharja, dem Sohn von Berechja und Enkel von Iddo. Zweiter Gott war sehr zornig auf eure Vorfahren. Dritter sage ihnen, so spricht der Herr der Herrscharen, kehrt zu mir zurück, dann werde ich mich euch wieder zuwenden, spricht der Herr der Herrscharen. Vierter seid nicht wie eure Vorfahren, denen die früheren Propheten sagten, so spricht der Herr der Herrscharen, kehrt um von euren schlechten Wegen und Taten. Aber sie haben nicht zugehört und nicht auf mich geachtet, spricht der Herr. Fünfter, wo sind eure Vorfahren jetzt? Und können die Propheten ewig leben? Sechster, aber meine Worte und Befehle, die ich meinen Dienern, den Propheten, gegeben hatte, haben eure Vorfahren erreicht. Deshalb sahen sie ein und sagten, der Herr der Herrscharen hat uns genau so behandelt, wie er es sich vorgenommen hatte, wegen unserer Wege und Taten. Siebter, am 24. Tag des 11. Monats, das ist der Monat Schebat, im zweiten Jahr von König Darius, kam Gottes Wort wieder zu dem Propheten Sacharja, dem Sohn von Berechja und Enkel von Iddo. Achter, ich hatte nachts eine Vision, ich sah einen Mann auf einem rotbraunen Pferd, der zwischen Myrtenbäumen im Tal stand. Hinter ihm waren weitere rotbraune, fuchsrote und weiße Pferde. Neunter, da fragte ich, mein Herr, was bedeuten diese? Der Engel, der mit mir sprach, antwortete mir, ich werde dir zeigen, was sie bedeuten. Zehnter, dann sagte der Mann, der zwischen den Myrtenbäumen stand, das sind diejenigen, die der Herr ausgesandt hat, um die Erde zu bereisen. Elfter, sie sagten zu dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrtenbäumen stand, wir haben die Erde bereist, und die ganze Erde ist ruhig und still. Zwölfter, da sagte der Engel des Herrn, Herr der Herrscharen, wie lange wirst du noch kein Erbarmen mit Jerusalem und den Städten Judas haben, auf die du seit 70 Jahren zornig bist? Dreizehnter, der Herr antwortete dem Engel, der mit mir sprach, mit guten und tröstlichen Worten. Vierzehnter, und der Engel, der mit mir sprach, sagte zu mir, verkünde laut, so spricht der Herr der Herrscharen, ich habe großen Eifer für Jerusalem und Zion. 15. Ich bin auch sehr zornig auf die sorglosen Völker, denn als ich nur ein wenig zornig war, haben sie das Unglück noch verstärkt. 16. Darum spricht der Herr, ich werde mich Jerusalem wieder mit Erbarmen zuwenden. Mein Tempel wird dort wieder aufgebaut werden, spricht der Herr der Herrscharen, und die Mischnur wird über Jerusalem gespannt werden. 17. Verkünde auch laut, so spricht der Herr der Herrscharen, meine Städte werden sich in Zukunft vor Wohlstand ausbreiten. Der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen.